gut, Digga, hast du ein bisschen Part für mich, ey? Digga, ich brauch Kiefer, hab Stress mit Freundin zu Hause, sonst schlag ich die wieder, Digga, ich hab keinen Bock mehr, ey, scheiße. Digga, nee, ich kiff nix mehr, weißt du, das Scheiße ist aus Natur. Ey, Digga, ist doch geiler Stoff, Digga, ballert wie Hölle, Digga, ich kann sagen, Digga. Ja, aber weißt du, Natur ist scheiße, kennst du Hundescheiße? Stinkt, ist aus Natur, ist scheiße. Ey, Digga, du hast recht, Mann. Hey, gestern war ich...